In der Eifel existieren aktuell 5 verschiedene Wintersportgebiete. Am Weißen Stein bei Uttenbreed, an der Hohen Acht bei Arft, sowie am Schwarzen Mann und an der Wolfsschlucht bei Prüm. Das Skigebiet am Weißen Stein auf 690 Metern liegt unweit des Ortes Uttenbreed und gilt als das schneesicherste Gebiet der Eifel. Es gibt dort eine 550 Meter lange Skipiste, eine Skihütte mit Gastronomie und einen 350 Meter langen Rodelhang, der mit einem Schlepplift aufwartet. Es existiert auch ein Skilift, jedoch ist dieser wegen eines Motorschadens derzeit nicht in Betrieb und leider ist noch nicht geklärt, ob er überhaupt wieder in Betrieb genommen werden kann. Außerdem werden Schneewanderwege und Langlaufloipen angeboten. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind bedauerlicherweise recht eingeschränkt. Das Hotel Schröder liegt etwa 4 Kilometer vom Skigebiet entfernt und im Ort Uttenbreed kann man Ferienwohnungen mieten. Leider kann das Skigebiet vom Bahnhof Kall aus nur mit einem Taxi erreicht werden. Das Skigebiet Hohe Acht am Melshofen liegt im Landkreis Ahrweiler, unterhalb der Hohen Acht, die mit 747 Metern der höchste Berg der Eifel ist, und unweit des bekannten Nürburgrings. Zum Skifahren und Snowboarden stehen 1,2 Kilometer Pisten mit bis zu 35% Gefälle und 2 Lifte zur Verfügung. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 510 bis 580 Metern. Es gibt 3 leichte bis mittelschwere Pisten, einen Rodelhang und einige Langlaufloipen. Nach ihr am Melshofen gelangt man mit dem Bus ab Adenau. Im Ort existieren das Waldhotel und etwas außerhalb das Berghotel Hohe Acht. Das Skigebiet Arft bei Main wird vom Wintersportverein Main betrieben. Es gibt einen Kilometer Piste und 2 Lifte auf einer Höhe von 565 bis 620 Metern. Weiterhin findet man einen Funpark, eine Skihütte und eine Rodelpiste vor. In den Abendstunden kann die Piste beleuchtet werden. Ab Main existiert eine Busverbindung bis Arft, von dort ist es circa 1 Kilometer zu Fuß. In Arft und in Langenfeld findet man einige Landgasthöfe und Ferienwohnungen. Das Skigebiet Schwarzer Mann befindet sich bei Gondenbrett etwa 14 Kilometer nordwestlich von Prüm, am Höhenzug des 697 Meter hohen Schwarzen Mannes. Zum Skifahren und Snowboarden stehen 1,6 Kilometer Pisten und 2 Lifte zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Naturrodelbahn und einen Rodellift, sowie 10 Kilometer Langlaufloipen und ein paar Winterwanderwege. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 610 bis 697 Metern. Einkehren kann man im Blockhaus Schwarzer Mann. Das Skigebiet ist von Prüm aus nur mit dem Taxi zu erreichen. Das Wintersportgebiet Wolfsschlucht liegt etwa 3 Kilometer nordwestlich von Prüm auf etwa 570 Metern Höhe. Es gibt eine 700 Meter lange Piste mit Skilift und Beschneiungsanlage, einen Rodelbereich, Langlaufloipen und eine bewirtschaftete Skihütte. Das Wintersportgebiet ist nur mit dem Taxi zu erreichen.